Auf Reisen gehen. Es war einmal eine arme Frau, die hatte einen Sohn, der wollte so gerne reisen gehen. Da sagte die Mutter, »Wie kannst du reisen? Wir haben ja gar kein Geld, das du mitnehmen kannst.« Da sagte der Sohn, »Ich werde mir schon helfen und werde immer sagen, nicht viel, nicht viel, nicht viel.« Da ging er nun eine gute Zeit dahin und sagte immer, »Nicht viel, nicht viel.« Kam er zu einigen Fischern und sagte, »Gott helf euch, nicht viel, nicht viel, nicht viel.« »Was sagst du, Kerl, nicht viel?« Und als sie das Fischergarn herauszogen, kriegten sie auch nicht viele Fische. Einer der Fischer ging daraufhin mit einem Stock auf den Jungen los und sagte, »Jetzt sollst du mal deine Dresche sehen«, und verdrosch ihn jämmerlich. »Was soll ich denn sagen?« fragte der Junge. »Du sollst sagen, fang voll, fang voll.« Da ging er wieder eine Zeit lang und sagte, »Fang voll, fang voll!« Bis er an einen Galgen kam, wo gerade ein armer Sünder gerichtet werden sollte. Da sagte er, »Guten Morgen, fang voll, fang voll!« »Was sagst du, Kerl, fang voll? Soll es dann noch mehr böse Leute in der Welt geben? Ist das nicht genug?« Und er kriegte wieder etwas auf den Buckel darauf. »Was soll ich denn sagen?« »Du sollst sagen, Gott tröste die arme Seele.« Der Junge ging wieder eine ganze Zeit und sagte, »Gott tröste die arme Seele.« Da kam er in einen Graben. Da stand ein Abdecker, der zog einem Pferd die Haut ab. Der Junge sagte, »Guten Morgen, Gott tröste die arme Seele.« »Was sagst du da, du dummer Kerl?« sagte der Abdecker und schlug ihm mit seinem Schinderhaken eins hinter die Ohren, dass er nicht mehr aus den Augen sehen konnte. »Was soll ich denn sagen?« »Du sollst sagen, da liegt das Aas im Graben.« Da ging er wieder weiter und sagte immerzu, »Da liegt das Aas im Graben, da liegt das Aas im Graben.« Dann kam er zu einem Wagen voll Leute und sagte, »Guten Morgen, da liegt das Aas im Graben.« Da fiel der Wagen um in einen Graben. Der Knecht kriegte die Peitsche her und verbläute den Jungen so, dass er zu seiner Mutter heimkriechen musste. Und er ist sein Lebtag nie wieder auf Reisen gegangen.